Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Vielen Dank, Herr Klein, für die Einladung. Thema heute, Reifen. Nachdem wir uns ja irgendwie in einer der letzten Sendungen, du dich in einer der letzten Sendungen über mich lustig gemacht hast, weil ich mir Stickstoff habe verhökern lassen. Na, du wolltest doch bloß die grünen Käppchen haben. Ich wollte die grünen Käppchen. Ja, ja. Nein, aber ich habe wirklich, also der hat gesagt, sollen wir Ihnen die Reifen mit Stickstoff füllen? Und ich habe gesagt, ja, das hätte ich nicht machen sollen, hast du gesagt. Ne, warum nicht? Erstmal die Luft, die wir hier alle atmen, die besteht ohnehin zu 78% aus Stickstoff. Also selbst, nehmen wir mal an, du würdest jetzt, oder hast du ja offenbar, dir deine Reifen mit Stickstoff füllen lassen. Ja, habe ich. Irgendwann musst du ja auch mal den Luftdruck kontrollieren. Ja. Ja, nun gibt's an der Tankstelle, wo du den Luftdruck kontrollierst, aber keinen gepressten Stickstoff in der Kontroll, in dem Kontrollventil, sondern das ist ganz normal Umgebungsluft. Und damit kommt dann immer ein bisschen, also alles das, was die 22% andere Gase sind, mit in den Reifen rein. Also man verdünnt es ohnehin. Es ist in der Praxis irrelevant. Aber mein Auto sagt's doch. Also mein Auto sagt doch, wie mein Reifendruck ist. Also zumindest, wenn es ein neueres Auto ist. Nee, dein Auto sagt nur, wenn sich der Reifendruck verändert. Ach. Ja. Du hast so ich überlege gerade, wenn ich bei meinem Bus am Bordcomputer so rumspiele, dann habe ich so vier Reifen abgebildet und dann steht da irgendwie 56, 57, also da steht irgendwas. Reifendruck. Ja, je nachdem, welche Größe dahinter steht, Psi da steht oder Bar oder. Mir fällt gerade auf, dass da überhaupt keine Größe dahinter steht. Ich weiß überhaupt, vielleicht ist das auch einfach nur irgendeine Verarsche, die die da machen. Na gut, also grundsätzlich, erstmal müssen Sie mal runterbrechen. Es gibt ein Reifendruckkontrollsystem, das der Gesetzgeber vorschreibt. Ja? Ach. RDKS. Das RDKS-System. Du kriegst überhaupt kein Auto mehr zugelassen Nein. ohne diese. Nein, das ist integriert, weil der Gesetzgeber sagt, die häufigste technische Ursache für Unfälle sind Reifenschäden. Ja. Ja, die sind irgendwie unter 1% aller Unfälle, aber die sind eben signifikant. Ja, vor allen Dingen, wenn es bei hoher Geschwindigkeit. Ja, ich meine, es ist in der Tat so, ein Reifenschaden, der plötzlich auftritt, kann die Fahrdynamik eines Fahrzeugs sehr, sehr deutlich beeinflussen. Und es geht dabei natürlich in erster Linie um, hast du gekleckert? Nein. Lastkraftwagen. Ja, also Nutzfahrzeuge. Jeder, der auf der Autobahn öfter mal fährt, sieht da Karkassen rumliegen oder Laufflächen. Ja, oder auch wenn man sie so überholt, die älteren LKW, die dann so machen, so schlapp, schlapp, schlapp, schlapp, schlapp, schlapp, schlapp. Naja, bloß, das ist aber eigentlich ein ganz anderes Problem, weil die Reifen von schweren Nutzfahrzeugen sind häufig runterneuerte. Aus Kostengründen. Ah. Ja, man kann so eine Nutzfahrzeugkarkasse auch anders behandeln und betreuen und herstellen. Also das kann man da schon tun. Ja, zum Beispiel sind ja auch die Flugzeugreifen, also was so die Fahrwerke von Flugzeugen betreffen, die werden auch mehrfach runterneuert. Sollte man sich, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Wenn da so ein Ding, da landet da so ein, kommt gerade Frankfurt, ja. New York, fliegt da eine 747 in 10.000 Meter Höhe, da sind 40 Grad unter Null und die Reifen sind eigentlich knallhart gefroren. Nicht? Und ja. Die kommen dann eben runter und wenn sie in JFK landen, werden die mit einem Schlag von 0 auf 280 beschleunigt. Was aber ein guter Hinweis darauf ist, dass runterneuerte Reifen auf einem PKW erst recht kein Problem darstellen dürften, oder? Dürften. Ja, wenn die genauso aufwendig getestet würden, die Karkassen, die dann runterneuert werden, wie Fahrwerksreifen, ja, ja. Sicherlich nicht. Aber wo kommt denn der Reifen, der da runterneuert wird, jetzt her? Ja, was? Aus dem Reifenrunderneuerungswerk. Ich hab, wo nee, kommen da, die denn eigentlich? Nee, wer macht? Na davor. Du musst ja irgendwie erstmal der Reifenrunderneuerer muss ja erstmal ein Rohmaterial kriegen, also ja, abgefahrene ja, ja, Reifen. Ja. Nicht? Die werden sicherlich irgendwie geröntgt. Ja, dann werden die abgeraspelt, bis eben der Reifenunterbau, bis der wieder blank ist. Ja. Und dann wird da eben eine neue Lauffläche aufgebacken und rein vulkanisiert. In der Hoffnung, dass die Karkasse wirklich wieder durch die Vulkanisierung mit der Lauffläche eine feste, fahrdynamisch unbedenkliche Einheit eingeht. Ja. Ja, das ist in der Mehrzahl der Fälle auch wirklich so. Manchmal aber eben auch nicht. Ja, wenn jetzt eine Karkasse ist, die schon leicht angerostet ist oder vorgeschädigt, gedehnt, aus dem Verbund gerissen, was auch immer, dann hat man eben diese typischen Fälle wie im Nutzfahrzeugbereich, dass sich dann eben bei Fehlbehandlung, also zu wenig Luftdruck zum Beispiel, die Lauffläche löst, weil sich durch die Walkarbeit des Reifens, also Walken heißt ja so halb voll, durchkneten, ja, erhitzt so, sich und wird unter Umständen so warm, dass eben der Verbund sich löst und sich die Lauffläche abschält. Das kann man da sehr schön beobachten. Passiert natürlich auch bei Pkw-Reifen, ja, wenn man rund erneuerte Reifen fährt. Ich persönlich würde niemals bei einem leistungsfähigen Automobil, also alles, was über, weiß ich nicht, 75 PS hat, einen rund erneuerten Reifen aufziehen. Ich will ja mit dem Ding auch mal fahren. Richtig fahren. Ach so, du bist so Tempo-Freak. Nicht Tempo-Freak, aber kann ja mal sein, ich fahre auf einer Landstraße ein bisschen ambitionierter durch die Kurven. Ah, okay, verstehe. Geht gar nicht um die Endgeschwindigkeit, sondern um Grip. Ja, genau. Okay. Darum geht's. Ne? Angerostete Karkasse, das ist Stahlgürtelreifen, hieß das früher. Ne? Heißen die Dinger heute eigentlich immer noch so? Weil ich fand das so faszinierend, als Jugendlicher dann irgendwann zu entdecken, dass da Eisen drin ist. Ja, ja. Hast du jemals einen Reifen verbrannt? Also warst ich du mal? Ich komme vom Land, wir haben nie Reifen verbrannt. So. Wir waren damals schon sehr umweltbewusst und sind mit unseren Mofas auch immer nur bis zum Waldrand, aber nie in den Wald gefahren. Ah, okay. Na, Gott sei Dank. Was sind wir arme Säue gewesen. Was dir alles entgangen ist, Holgi. Ja. Nee, pass auf. Also grundsätzlich ist so ein Reifen nicht einfach nur ein Gummischlauch. Also ganz früher, als Dr. Dunlop mal für seinen Sohn den ersten Luftreifen konstruiert hat, weil der mit seinem Fahrrad immer der Letzte war. Ja. Beim Fahrradrennen hat er gesagt, so, und jetzt bauen wir mal aus dem Vollgummireifen einen Luftreifen und hat da irgendeinen Gartenschlauch zusammengeklebt und hat den aufgeblasen. Und das war quasi der Beginn der Luftreifenentwicklung. Mhm. Ja. John Boyd Dunlop war das. Der John Boy. Eigentlich gute Tierarzt Nacht, John war. Boy. Ja. Ich glaube, der war John Boyd. Ach, Boyd. Nicht okay. John Boyd. Okay. Ja. Ich glaube, der war Tierarzt, glaube ich. Muss ich nochmal nachgucken. Und der hat eben den Luftreifen erdacht. Ja. Oder realisiert. Vielleicht hat sie ihn vorher auch schon einer erdacht. Jedenfalls der erste war auf dem Fahrrad von dem kleinen Dunlop. So. Und das war aber nur ein Schlauch. Das war einfach nur ein Schlauch. Ne? Also für ein Fahrrad mag das gehen. Wenn man jetzt aber hohe Lasten überträgt, darfst du ja nicht vergessen, wenn du so einen normalen Pkw, der hat 4 Handteller große Aufstandsflächen. Ja. Ja. Das ist quasi die Verbindung zwischen dem Auto also, oder der Motorantriebskraft und der Fahrbahnoberfläche. Damit muss die Antriebsleistung übertragen werden. In der Regel sind es sogar nur 2, weil er ja nicht immer Vierradantrieb hat, sondern eben nur 2. Mhm. Ja, und was viel wichtiger ist. Damit muss gebremst werden. Da muss gebremst werden, genau. Ja. Da sind es 4 Räder. Nicht? Also da wird die Kraft wird mit 4 Rädern auf die Straßenoberfläche übertragen. Allerdings, fahrdynamisch ist es so, wenn man richtig in die Eisen geht, hat man etwa 80-85% der Bremsleistung auf den Vorderrädern. Vorne und hinten stabilisiert im Grunde nur wahrscheinlich. Genau. Ja. Nicht? Und da ist eben der Rest wird eben hinten übertragen, zumal sich das ganze Auto ja auch nach vorne verlagert, also quasi einen Handstand macht. Und deswegen sind auch häufig die Hinterradbremsen, weil die kaum mal im Betrieb sind, verrostet. Ja. Also das passiert auch sehr häufig. So, und jetzt muss man eben diese Kräfte abfangen mit den Reifen. Das passiert zum einen eben durch den Luftdruck. Der ist in Abhängigkeit von Überlegungen zum Fahrzeuggewicht und zum Komfort. Also ein knallhart aufgepumpter Reifen, der rumpelt natürlich. Klar. Und wenn er jetzt eben nur halb aufgepumpt ist, dann ist er viel komfortabler. Das kennt man ja vom Fahrrad. Genau. Das ist vielleicht die beste Analogie. Jeder, der jemals mit einem halbplatten Fahrrad gefahren ist, der weiß genau, was passiert. Und da sagt ja auch Schwalbe, also der große Fahrradreifenhersteller, die häufigste Ursache für Reifenschäden sind nicht etwa Nägel oder Glasscherben, sondern zu wenig aufgepumpte Reifen. Ja. Die Walken machen sich ihre Seitenwände kaputt und irgendwann gibt's dann den Snakebite, genau, den berühmten Snakebite. Weißt du, was es ist? Schlangenbiss? Nee. Ja. Naja, das ist, wenn so ein Reifen durchschlägt, also wenn da kommt, liegt ein Steinchen auf der Straße und du knallst da mit deinem Fahrrad rüber, erwischst den Stein voll und dann schlagen die beiden Felgenhörner, schlagen den Schlauch durch. Ah, okay. Und dann hast du eben 2 Punkte und der sieht aus wie ein Snackbar. Verstehe. Gibt es beim Auto auch? Wenn du einen Schlauch hättest. Ja. Ja. Also natürlich ist es da auch so, dass die Seitenwand, die ist die empfindliche, die weiche Stelle. Nicht? Also wenn du jetzt mit einem zu geringen Luftdruck fährst, dann macht der Reifen ja macht der dicke Backen unten, also da, wo die Kraft drauf wirkt und walkt natürlich auch die ganze Zeit. Nicht? Also wird also ordentlich durchgeknetet, wie du vorhin sehr schön gesagt hast, erwärmt sich dabei und die erste Stelle, die dann wirklich weich wird, ist eben die Seitenwand. Die Lauffläche selbst, da liegt ja der Stahlgürtel drunter oder der Gürtel, kommen gleich nochmal auf Stahl- oder Textilgürtel, das war ja die andere Seite, die ist sehr stabil. Und wenn du da jetzt eine Schraube oder einen Nagel reinfährst, kannst du sogar in der Lauffläche kannst du sogar reparieren. Ja. Ja, problemlos. Sollte allerdings jetzt der böse Reifenstecher kommen und da mit seiner Schuhspitze, die in die Seitenwand reintreten, ist der Reifen sofort Schrott. Du sagtest eben, vom Gummireifen auf, also vom Vollgummireifen auf den Luftreifen entwickelt. Ich habe auf dem Fahrrad vor ein paar Jahren mal Vollgummireifen gefahren wieder, was ein spektakulärer Reifen war tatsächlich. Also wirklich ein super Ding. Gibt es was für Autos eigentlich auch? Naja, für Kraftfahrzeuge ja. Also denke zum Beispiel an Gabelstapler. Ja, oder stimmt, ja, okay. Flurförderfahrzeuge im weiteren Sinne gibt's. Aber die sind alle langsam, ne? Die fahren auf sehr glatten Oberflächen. Ja. Ja, wenn's, also Komfort ist da, glaube ich, nicht so das Problem, aber eben Erschütterungen für das, was da transportiert werden muss. Luftreifen haben in erster Linie Komfortgründe. Okay. Ja. Weil diese Vollgummireifen, die ich am Fahrrad hatte, die gab es auch in drei unterschiedlichen Härtegraden. Das ist so ein Schäumchen irgendwie da drin. Ja, naja, gut, es gibt ja Semi-Vollgummi, sind ja diese Antipannenreifen, nicht? Da hast du dann eben irgendwie so eine dicke. Ja, da ist so eine Gelmatte drin. Naja, das gibt aber auch welche, die haben Notlaufeigenschaften, gibt's übrigens auch bei. Notlaufeigenschaften? Ja, nehmen wir mal an, du hast jetzt wirklich eine Punktur, so ein richtiges Loch und der Luftdruck ist weg. Ja. Dann sackt der eben nur bis zu diesem Tragring aus einem semi-flexiblen Kunststoff. Ah. Und der erlaubt dir eben noch weiter zu fahren. Nicht ideal. Und die Lenkstabilität lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Aber du kannst damit. Du musst nicht schieben. Genau, du musst nicht schieben. Und sowas gibt's bei Autos auch. Entweder zum Nachrüsten oder auch ab Werk. Wobei, diese Antipannenreifen, sind bei modernen Autos manchmal ab Werk da drin, wenn eben das Reserverad oder dieser Notkompressor eingespart werden soll, aus angeblich Gewichtsgründen. Das sind natürlich immer Kostengründe. Ist alles so eine Hilfslösung. Also ein richtig guter, schöner Luftreifen ist durch nichts zu ersetzen. Welchen kaufe ich mir dann? Welchen Reifen? Also ich meine, ne, du gehst dann zum Reifenhändler, war bei mir aus. Ich bin zum mach, Reifen, ich bin zum die Reifenhändler. Tür auf und da stehen ganz viele Reifen. Genau, ich bin zum Reifenhändler, habe gesagt, Tach, ich brauche jetzt, ich will jetzt mal, also weil ich hatte so Sommerreifen drauf, damals bei meinem VW war das, hatte so Sommerreifen drauf und gesagt, wenn ich was hasse, dann ist das Winterreifen, Sommerreifen wechseln, weil ich habe keine Garage, ich kann ihn irgendwo lagern. Gesagt, mach mir mal Ganzjahresreifen drauf. So. Und das einzige Kriterium, nachdem ich diese Reifen ausgewählt habe, war letztlich der Preis. Naja, das machen eben viele, nicht? Ja, aber woher weiß ich denn, wie ich denn sonst auswähle? Und jetzt kommst du. Ja, die Kompetenz, genau. Was Reifen betrifft. Also Preis, fangen wir ruhig mal beim Preis an. Da denkt ja jeder zunächst mal drüber nach. Nicht, was kostet so ein Reifen, wenn du jetzt so ein Butter- und Brot-Auto hast? Kostet der irgendwas zwischen... Also in der No-Name-China-Todesrille, der kostet dann 38,50. Ein vergleichbarer Reifen aus, naja, also einigermaßen gut beleumundeter Produktion kostet dann 50 Euro. Und das super Spitzenprodukt da, aus den die drei allseits bekannten Spitzenmarken, kostet da vielleicht 75 Euro. Ja. Ja, in dem Bereich muss man sich überlegen. Das heißt also, der Unterschied zwischen maximal billig und maximal teuer fürs ganze Auto liegt bei 140 Euro. Ja. Ja, so. Und dann überlegt man sich, 140 Euro. Dazu kommen natürlich immer noch die Montagekosten. Ja gut, aber die sind ja immer gleich. Naja, ungefähr. Da kannst du nochmal rechnen, ungefähr irgendwas zwischen 50 und 70 Euro kann man dazu auswuchten und raufziehen und so weiter. Die Frage wäre jetzt, ist die chinesische Todesrille, ist die tatsächlich eine Todesrille oder nennen wir das nur so? Ja, das ist die große Frage, nicht? Denn selbst in China gibt's gute und schlechte Reifen. Ja. Und es gibt vor allen Dingen auch Reifen, die sind völlig unterschätzt. Vor einer Weile, das ist jetzt aber bestimmt schon eine Weile her, 10, 12 Jahre, hat mal Conti in Hannover, auch war irgendeine Sparwelle und die haben da eben jahrzehntelang gut beschäftigte Fahrwerks- und Reifeningenieure dann rausgekauft, goldener Handschlag, die waren dann, standen dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung. Und ungefähr zeitgleich machte die koreanische Reifenfirma Hankook eine Reifenproduktion in Hannover auf und schnappte sich genau die alten Conti-Ingenieure, die eben dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung stunden und haben gesagt, Jungs, ihr könnt mal für uns ein paar Reifen entwickeln. Und haben die dann auch gerne gemacht und schon 2 Jahre später gewann Hankook, die vorher kein Mensch kannte, Reifenvergleichstests. Ja. Ja, weil die eben wussten, was sie taten. Ne? Und weil sie in ganz andere Märkte beliefern konnten, waren die wahrscheinlich auch noch wesentlich billiger. Wo die nun produziert wurden, die wurden eben nicht in Deutschland produziert, sondern nur entwickelt. Nicht? Okay. Und die hatten ihre Testroutinen da und wussten genau, was sie tun. Und jetzt hatte Hankook seinerzeit natürlich noch kein Rufi Continental. Also ja. Wenn man sagt, ein Conti-Reifen, hoho, na das ist doch mal was. Der TS, weiß nicht, wo die heute liegen, 780 Winterreifen oder Thüringen Sportreifen ist ein Benchmark in der Reifenentwicklung. Ist jetzt aber nur ein Beispiel. Und die Hankooks, die es damals gab, die kannte kein Mensch, aber wie die dann fuhr, sagt Donnerwetter. Ja, also man kann nicht pauschal sagen, dass alles, was aus Asien kommt oder aus Südosteuropa ist Schrott. Ja, ja, die südosteuropäischen Reifen, die sind teilweise, werden die eben auch gekauft von den Big Three und dann als Zweit- und Drittmarke benutzt für, naja, etwas preissensiblere Märkte. Und da kommen aber dann ohne weiteres die Premium-Entwicklungen mit rein. Ne? Ja. Dann wird eben irgendeine Gummimischung oder ein Profildesign, was in den Premium-Märkten rejected ist, wird dann eben da verwendet. Und die sind nur marginal schlechter. Ja, also. Und das merkt so ein Feldwald-Wiesen-Autofahrer wie ich, merkt das wahrscheinlich auch gar nicht. Doch. Weil ich sowieso selten schneller als 150 dann fahre. Nee, aber du merkst es schon, nicht? Du merkst es, es gibt Autos, die reagieren sehr, sehr empfindlich auf Reifen. Ja, wenn du jetzt irgendeinen Reifen kaufst, unbedacht und ziehst den rauf, dann denkst du, ey, irgendwie reagiert der Wagen komisch, er liegt schwammig in der Kurve. Da spricht man von einem Mismatch. Mhm. Ja, denn wenn so ein Autofahrwerk ausgelegt wird, dann gehen die Ingenieure ja auch hin und sagen, okay, wir nehmen für unsere Fahrwerkstests den Reifen A, B und C. Ja, und dann ziehen die auf, machen ihre Tests und sagen, bei dem Reifen, da müssen wir irgendwie ein bisschen mehr Vorspur geben, damit der auch schön geradeaus fährt. Also ich spinne da jetzt vor mich hin. Mhm. Und am Ende stellt sich dann heraus, also der Pirelli ist für den neuen 5er BMW der Beste. Ja. So, der wird dann übrigens auch als Originalersatzteil verkauft. Das wäre nämlich jetzt die Frage. Das heißt, ich sollte, wenn ich dann zu so einem normalen Reifenhändler gehe, also nicht zum Fachhändler, also zur Fachwerkstatt, den Reifenhändler nicht nach dem Preis fragen, sondern den fragen, welcher Reifen ist für mein Auto am besten geeignet? Geeignet, nicht am besten, sondern erstmal geeignet. Ist geeignet. Erstmal im Zweifelsfall sagt er mir natürlich den teuer, also der naja, wo er am meisten. Genau, nee, du musst also grundsätzlich erstmal sagen, was habe ich für ein Auto und was darf ich überhaupt für Reifendimensionen fahren? Ja, steht ja im Fahrzeugschein, Brief. Naja, da steht ein kleiner Auszug der zulässigen Reifen. Es gibt viele, viele, viele Radreifenkombinationen, die in der Betriebserlaubnis als zulässig verankert sind. Okay. Ja, die muss man jetzt erstmal herausfinden. Dann gibt's auch noch Radreifenkombinationen. Also Radreifen heißt immer Durchmesser der Felge, Einpresstiefe, Breite der Felge und eben Reifenquerschnitt. Also gibt ja hohe und flache. Gibt eine begrenzte Range, die man da fahren darf und alles, was darüber hinausgeht, kann man möglicherweise fahren, da muss man dann Anpassungen machen, weiß ich nicht, die Kotflügelkante umbördeln oder eine Spurplatte reinmachen. Mhm. Die müssen dann aber von einem Gutachter als geeignet eingestuft und in die Papiere eingetragen werden. Also das ist dann die hohe Schule. Wobei das ist das, was heute überhaupt noch gemacht wird, ja, an privat gefahrenen Autos. Motor, Antrieb und so weiter, da ist aus Abgasgründen fast nichts mehr möglich. Aber Reifen und Fahrwerk, das ist, da wird, also da kann man auch dran rumspielen. Verstehe. Ja, oder Bremsen-Updates, das geht auch noch. Ja, also da kann man dann größere Bremsscheiben einbauen und Vierkolben bremsen. Und dann braucht man unter Umständen natürlich auch größere Reifen, damit die Bremse da überhaupt reinpasst. Damit man weiter in die Kurve rein kann, bevor man bremsen muss. Ja, wer später bremst, ist länger schnell, ist ja klar. Ja, ja, ja. Also obwohl das ist nicht PC, also schnell ist ja ganz schlecht heutzutage. Nee, das ist nicht ganz schlecht. Meistens ist es ziemlich dumm, aber ganz schlecht ist es nicht. Nein, schön, dass du es so siehst, nicht? Aber es gibt ja eine politische Richtung, die spricht inzwischen ja nicht mehr vom Tempolimit, sondern vom Sicherheitstempo. Ja, auch gar nicht dumm. Ne? Ich bin ja zum Beispiel großer Freund von Tempo 30 innerorts und zwar flächendeckend. Aha. Aber das ist eine andere Sendung. Ich bin da kein großer Freund. Also ist mir völlig klar. Ich bin nicht so ein Vollgas-Junkie, Holgi, aber ich hasse es, wenn es noch mehr Regeln geben muss. Ja? Nee, muss die Regeln, die wir jetzt haben, die finde ich schon mal ganz gut. Die sollen erstmal alle schön durchgesetzt werden. Wenn das dann irgendwie ein Problem gibt, dann kann man sich neue Regeln zusätzlich ausdenken. Naja, wir haben ja ein Problem, wir haben Verkehrstote. Ja. Ich sage, andere Sendung, bleib bei den Reifen. Genau, das nehmen wir später. Ja. Verkehrstote und Tempolimit. Mann, da schwillt der Kamm. Warte mal, also Reifen, du warst jetzt, du kommst rein in den Reifenladen. Ich komme rein in den Reifenladen genau, also und sage... Grundsätzlich Punkt 1 ist, was darf ich auf meinem Auto fahren für eine Dimension? Ja. Ja. Man kann sich immer an dem orientieren, was gerade am Auto montiert aber ist. Aber gut, da werde ich ja von dem Händler noch eine ehrliche Antwort kriegen. Also da komme ich rein, sage, guten Tag, ich habe einen Caddy 3, da brauche ich neue Reifen für. Genau, dann sagt er, okay, was haben Sie drauf? 15 Zoll, 16 Zoll? Und sagt, 16 Zoll, okay. Keine Ahnung, hier sind die Papiere. Moment, es kann schon sein, dass in den Papieren eine Reifendimension drinsteht, die nicht an deinem Auto montiert ist. Mhm. Ja, und das ist auch völlig legal, denn es kommt nur darauf an, was in der Betriebserlaubnis verankert ist. Wenn da eine andere Reifendimension drinsteht, als in den Papieren. Und einfach aus Platzgründen. Da ist eben nur Platz für eine Reifendimension. Du kannst ja da nicht mehrere Seiten aufblättern, sondern das ist eben nur Platz. Das kann dann unter Umständen mal wieder bei einer Polizeikontrolle zu Diskussionen geben, weil natürlich nicht jeder Beamte aus dem Kopf weiß. Aber mein Gott, ey, welcher Polizist kontrolliert einen 50-Jährigen, der in einem dunkelblauen VW Caddy gemütlich durch die Stadt fährt? Das ist ja... Es kommt aber vor, nicht? Echt? Ich weiß gar nicht, wann ich letztes Mal in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten bin. Wir leben in Berlin. Das ist das Land der Glückseligen. Ja, also da wirst du im Verhältnis zu anderen Gegenden faktisch gar nicht kontrolliert. Ja. Ja, echt? Man wird woanders noch kontrolliert? Na klar. Fahr mal ins Land Brandenburg, ja, wenn zur falschen Zeit. Ja gut, weil dann diese ganzen Tempo-Junkies wie du unterwegs sind mit ihren tiefer gelegten japanischen. Japanischen? Wie kommst du was darauf? Weiß ich denn? Du wolltest sicherlich sagen, großvolumigen Premium-Fahrzeugen. Genau, groß mit euren japanischen, großvolumigen, tiefer gelegten Premium-Fahrzeugen mit Tempo 30. Wieso denn immer japanisch? Weiß ich auch nicht. Und das sind doch Zerknalltreiblinge, die da verkaufen. Zerknalltreiblinge? Ja. Ist auch so ein Wort, ja. Wir müssen über japanische Autos reden. Schreib das auf, Götz. Genau. I like it. So, warte, so, pass auf, so. Und dann weißt du immerhin schon mal erstmal, welche Dimension. Dann sagt der Reifenhändler, ja, was soll es denn sein? Sommerreifen, Winterreifen, Ganzjahresreifen. Und du sagst, du willst ja deine Reifen nicht immer hin und her schrauben und hast auch keinen Platz in der Garage. Wir nehmen einen Ganzjahresreifen. Dann wird möglicherweise der Reifenhändler, weil er natürlich sein Geschäft wegschwimmen sieht, der möchte ja A, das Reifenhotel vollkriegen und natürlich das, auch. Was möchte er vollkriegen? Das Reifenhotel, wo du der lagert die Reifen. Der lagert gegen einen geringen Unkostenbeitrag natürlich auch deine Reifen. Das war mir überhaupt nicht klar. Kann er machen. Okay. Das ist ein Service, den er anbietet und inzwischen ist es ein Riesengeschäft natürlich. Was nennst du geringen Unkostenbeitrag? Also naja, das hängt natürlich von der Lage ab. Also auf dem Lande ist es billiger, weil die alle selber Platz haben als in der Stadt. Ich weiß nicht, was kostet sowas? Vielleicht im Jahr 40 Euro oder so. Okay, okay. Also in der Gegend. Ja. Plus natürlich um den Reifen dann, nicht? Ja klar, die Montage. Oder einlagern, auslagern und dann die Montage. Und dann kommt natürlich dazu, ja, die müssen natürlich immer ausgewuchtet werden jedes Mal, ne? Was ja Quatsch ist. Die müssen nicht jedes Mal ausgewuchtet werden. Die schreiben ja mal dran, vorne links, hinten rechts. Ja. Die kommen auch wieder an die gleiche Stelle. Und wenn du mit so einem Satz Winterreifen eben im Winter, weiß ich nicht, 8.000 oder 10.000 Kilometer fährst, ist es noch längst nicht so, dass so ein ehemals neuer Reifen nach 10.000 Kilometern völlig aus der Wucht geraten ist. Ja. Es kann natürlich mal passieren, dass ein Wuchtgewicht abgefahren wird am Bordstein oder... Ja, sieht man ja oft rumliegen, die Dinger noch. Ja, das kommt gelegentlich vor. Oder du bist eben tatsächlich 30.000 Kilometer gefahren, was man schon mal mit einem guten Reifen machen kann, wenn man ruhig fährt, dann hält der auch noch mal so lange. Gibt andere Räder, die sind nach 20.000 abgenubbelt, nicht? Ich habe vorhin komme ich gleich nochmal drauf, auf die Marke Pirelli. Dann sagt er, wollen Sie wirklich Ganzjahresreifen haben? Da ist ja auch wieder eine Zulässigkeitsfrage, nicht? Also der Gesetzgeber schreibt ja eine eine situative Winterreifenpflicht, so heißt die. Situative Winterreifenpflicht. Du musst also, wenn Schnee und Eis auf der Straße liegen und du willst Auto fahren, musst du dein Fahrzeug witterungsgerecht ausrüsten. Ja. Das heißt, A, eben Winterreifen drauf haben. Und Winterreifen sind nicht Reifen, die ein dickes, grobstolliges Profil haben, irgendein Militärreifen. Nägel durchgeschlagen. Spikes sowieso nicht, nicht? Also in Deutschland gibt es keine Spikes mehr, sind nicht mehr zulässig. Sondern es muss ein Reifen sein, den der Hersteller als Winterreifen definiert hat. Und da reicht es auch nicht, wenn da Winter an der Seite steht, sondern da muss dieses Alpine-Symbol an der Seite sein. Ja, dieser gezackte kleine Berg mit einer Schneeflocke. Ne? Dann ist es ein Winterreifen. Völlig egal, wie die Gummimischung oder das Profil aussehen. Hauptsache, dieses Zeichen ist drauf, damit jeder, der es kontrollieren möchte, auch nur mittelgut informiert ist, erkennen kann, ha, da ist das Zeichen, das muss ein Winterreifen sein. So, und jetzt kommen wir zu den Ganzjahresreifen. Die haben dieses Zeichen in der Regel auch drauf, sind aber trotzdem nur, oder Gott sei Dank, ein Kompromiss zwischen dem Sommerreifen und dem Winterreifen. Wie unterscheiden sich Sommerreifen und Winterreifen? Der Händler sagte, ich habe ja gesagt, Ganzjahresreifen, und sagte, ja, aber du musst dir darüber im Klaren sein, die Ganzjahresreifen sind weicher. Das heißt, wenn du viel im Sommer fährst, nutzen die sich schneller ab. Das war, was er mir erklärt hat. Das wäre ja dann wie ein Winterreifen. Genau. Der Winterreifen ist ja angeblich auch weicher. Ja, nicht? Also ich, mit einem normalen Sommerreifen würde ich bei warmem Asphalt sozusagen mehr Leistung oder mehr Laufleistung kriegen als mit einem Ganzjahresreifen. Naja, es geht. So habe ich es verstanden. Es geht, das ist schon richtig, aber das ist natürlich so ein bisschen diffus alles. Ja. Es geht ja eigentlich geht es immer nur um Bremswege. Bremswege, das ist das Wesentliche, wenn es um Reifen geht. Ich dachte auch Abnutzung. Na, Abnutzung sicher, aber das hängt ja zum viel größeren Teil auch vom Auto und vom Fahrer ab. Stimmt. Ja, also wenn du jetzt die ganze Zeit über hier Qualifying-Stil fährst, also an jeder Ampel mit allem, was drin ist, losspringst. So wie du halt, ne? So. Genau, meine Reifen. Also ich hab's übrigens mal durch. Ich habe mal so einen Satz neuer Reifen. Ja. 80.000 Kilometer gefahren, bevor sie auf 2 Millimeter waren. Ja, das würde bei mir wahrscheinlich passieren, weil ich der langweiligste Autofahrer der Welt bin. Genau. Ich werde ja immer als der fährt wie ein Opa. Du bist da. Ich dachte, ich wäre das. Ja, wir können wir ja mal Kolonne fahren. Ja, wir sollten Kolonne fahren. Nur noch Kolonne. Mit der Hörerschaft und Zuschauerschaft. So als Hörer und Hörerinnen treffen, so, weißt du, okay, wir fahren mal du machst Kolonne. Die Spitze und ich mach genau. den genau. Das Besenfahrzeug mit so schäbigen Walkie-Talkies dann auch genau. Und dann müssen wir uns noch irgendwelche albernen Rufnamen geben. Breaker Break. Aber Holger, das wünsch dir das nicht. Du musst da wieder angemeldet werden als Veranstaltung, um Gottes Willen. Warte mal, wo waren wir? Unterschiede, Sommerreifen, ja. Winterreifen. Ja? Also es geht in erster Linie um Bremswege. Aha. Du musst, also alle denken, ja, ich brauche Winterreifen, damit ich aus der Schneekuhle auch rauskomme mit meinem Auto. Nicht? Nein, das hilft nicht, für sie getestet. Nein, du musst auch, wenn du bergab fährst mit einem Auto bei schneebedeckter Fahrbahn, möglichst kontrolliert anhalten können, ja, in einem überschaubaren Bereich. Das gilt natürlich auch für Sommerreifen. Und der Hauptunterschied zwischen Sommerreifen und Winterreifen ist erstmal die Profilgestaltung. Natürlich, wird sich jeder vorstellen können. Der Sommerreifen hat einen hohen Positivanteil, also bringt viel Gummi auf die Straße, ja, damit er eben sich möglichst mit einer großen Fläche gegen die Fahrbahn abstützen kann, um gut zu bremsen. Auf der anderen Seite muss er aber auch, weil es ja ab und zu mal Starkregensituationen gibt, also wo Wasser auf der Fahrbahn steht, muss er eben sehr gut, also idealerweise das Wasser ableiten können, damit es nicht zum Aquaplaning kommt. Mhm. Aquaplaning, wer jemals in so einer Situation war, ist so ähnlich, als ob man auf Glatteis fährt. Ja, also du kannst keine Kräfte mehr übertragen, weder Brems- noch Beschleunigungs- und vor allen Dingen auch keine Lenkkräfte. Ja? Du bist also relativ, du bist dann nur noch auf dem Vektor unterwegs, den das beim letzten Grip hatte, das Auto, und das kann ganz schnell mal im Straßengraben landen. Ja, und vor allen Dingen kann man nicht lenken, wenn du Aquaplaning hast. Lenkrad festhalten und auf dem Vektor bleiben, weil das Schlimmste, was du machen kannst, das weiß ich nur, wir hatten. Du lenkst und irgendwann hat er wieder Grip. Und dann fliegst du raus. Und das ich weiß noch, wir hatten, wo ich groß geworden bin, hatten wir so eine Bodenwelle, da konntest du das Auto fliegen lassen, wenn du das wolltest. Und da sind auch extrem viele, haben sich da weggeschossen, weil die im Flug die Vorderräder verdreht haben. Und dann halt beim Aufkommen ist der Wagen ganz woanders hin, als er ihn wollte. Ja, abgeschossen. Ähnlich ist es eben auch bei schneebedeckter oder vereisender Fahrbahn im Winter. Nur da kommt eben noch hinzu, dass es kalt ist. Ja, also im Sommer hat man ja manchmal Fahrbahnoberflächen, die liegen bei 40, 50 Grad. Also richtig knüppelheiß. Da müssen die Gummimischungen so designt sein, dass sie eben nicht weich werden, nicht anfangen zu schmieren. Wegschmelzen. Ja, und das wird erreicht. Der Sommerreifen hat einen sehr hohen Anteil von Synthesekautschuk und der Winterreifen hat einen sehr hohen Anteil an Naturkautschuk, der kälteresistenter ist. Ja. Ja, also der ist auch bei niedrigen Temperaturen, da gibt's ja immer diese 7-Grad-Grenze. Ja, da hast du bestimmt schon mal in der Reifenwerbung gehört oder bei sogenannten Fachleuten, die sagen 7 Grad und da misst man wahrscheinlich auf 3 Stellen hinterm Komma genau 7 Grad und jetzt brauchen wir aber einen Winterreifen. Ja, Quatsch. Ja, man muss sagen, bei höheren und niedrigeren Temperaturen, alles, was so um den Gefrierpunkt herum ist, ist niedrig und da empfiehlt es sich eben einen Reifen zu nehmen, der eine Gummimischung hat, wo viel Naturkautschuk drin ist, weil der eben auch bei niedrigen Temperaturen noch so flexibel ist, dass das Profil, das Reifenprofil was tun kann. Ja. Ja, also sich noch verhält irgendwie. Und das Reifenprofil im Winter ist eben so, das hat also einen höheren Negativanteil, also etwas grobstolligere ein grobstolligeres Design und vor allen Dingen hat es eben diese Mikrorillen drin. Früher beim Motorradfahren hat man geglitzert mit einer Rasierklinge, damit sich auf Glatteis beispielsweise doch noch mehr ein Verzahnungseffekt oder ein Hafteffekt. So ein bisschen reinfrisst noch. Ähnlich so wie die Papillarlinien hier am Finger. Ja, nicht? Also wenn du jetzt eine Scheibe anfasst, die ist ja glitzeglatt, da hast du ja auch eine Art von Grip. Ja? Und wenn du jetzt, wenn es jetzt ganz glatt wäre, also überhaupt keine Rillen drin hätte, würdest du da haltlos drauf rumrutschen auf der Scheibe. Ne? Also das ist der Hauptunterschied. Die Gummimischung und eben die Profilgestaltung. Und wenn man jetzt sagt, wir nehmen einen Ganzjahresreifen, dann hast du da einen Kompromiss. Ja. Das ist ein Kompromiss. Allerdings gibt es Hersteller, die sagen, okay, also wir konstruieren jetzt einen Winterreifen und dann werden eben verschiedene Ausführungen konstruiert und getestet. Und die am den kürzesten Bremsweg haben, meinetwegen, die laufen dann als reine Winterreifen. Ah. Und die dann nur knapp drankommen, das sind dann schon die Ganzjahresreifen. Ja. Ja, die haben dann vielleicht eine Gummimischung, wie ihn ein Winterreifen hat, aber eine Profilgestaltung wie ein Sommerreifen. Ja, oder umgekehrt kann man ja auch machen, dass man eine Sommergummimischung nimmt mit einem Winterreifenprofil. Also es ist immer ein Kompromiss, wobei in der Praxis. Ist es ein guter oder ist es ein schlechter Kompromiss? Es kommt drauf an. Wenn du jetzt, im Allgäu wohnst, ja, und wenn ich im Allgäu wohne, da habe ich natürlich richtige Winterreifen. Da hast du auch Schneeketten. Da hast du auch Vierradantrieb. Ja, genau. Und, nicht? Und wer eben in Hamburg wohnt oder in Köln oder meinetwegen auch in Berlin, der kann sogar den ganzen Winter über Sommerreifen auf seinem Auto drauflassen. Das muss sich nur nicht erwischen lassen dann. Ne? A oder B. Er sagt, Moment, heute ist Glatteis, ich fahre U-Bahn. Ja. Lässt die Kiste einfach mal stehen. In dem Augenblick, wo kein Schnee auf der Straße ist, also wo die Straßen Asphalt haben, kein Glatteis, kein Schnee, kann man auch im Winter mit Sommerreifen fahren. Das vergessen die meisten Leute oder wissen es einfach nicht. Es gibt keine Winterreifenpflicht, dass man am 1. Oktober unbedingt Winterreifen auf seinem Auto haben muss. Ja, die existiert nicht. Es ist eine situative Winterreifenpflicht, wenn man jetzt dem Klimawandel sei Dank, im Winter durchgehend 5 Grad hat und kein Schnee und kein Eis kommt, braucht man natürlich auch keine Winterreifen. Kann ich denn genauso gut mit den Winterreifen im Sommer durchfahren? Klar, oder ist das auch eine schlechtere Idee? Da gibt es überhaupt gar keine gesetzlichen Beschränkungen. Nee, ich meine gar nicht gesetzlich, sondern Verschleiß. Na gut, also Verschleiß, vergiss doch den Verschleiß. Der Normalmensch fährt doch seinen Reifen sowieso nicht ab, bis auf die gesetzlich zulässige Mindestprofiltiefe, die bei 1,6 Millimetern liegt. Fährt er nie ab. Streichholzkopf war früher, ne? Ja, oder hier ein Eurozeichen. Sobald der Ring verschwindet, ist alles noch gut. Ja. Ne? Wenn man ihn sehen kann, dann ist er zu weit abgefahren. Das Hauptproblem bei den meisten Leuten ist ja, dass die Reifen alt werden. Ja, du hast an der Seitenwand steht nicht nur die Reifendimension und der Hersteller, sondern da steht auch fast immer die sogenannte DOT-Nummer drauf. Ja. Department of Transportation heißt das. Das ist eine Vorschrift aus Amerika. Und da steht dann, weiß ich nicht, .1419 drauf. Ja. Ja. Und das heißt, 14. Kalenderwoche 2019 ist dieser Reifen hergestellt worden. Und wenn du den heute liest und sagst, aha, jetzt haben wir 21, die Kiste, das ist also ungefähr 2 Jahre alt, der Reifen. Ja. Und ein 2 Jahre alter Reifen, den kannst du gerade noch als neue Reifen verkaufen. Okay. Ja. Gehen Reifen auch kaputt durchstehen? Also ich habe das am Fahrrad, das Problem. Wenn du das Fahrrad über den Winter einfach draußen stehen lässt und nicht Luft drauf pumpst und den Reifen nicht bewegst, also er nicht gewalkt wird, ist im Grunde im Frühjahr der Reifen. Aber da sind 2 Aspekte wichtig. Draußen und ohne Luft. Nicht? Ja. Also wenn er platt ist und UV besonnt wird, genau. Also die ultravioletten Strahlen aus der Sonne, die lassen den Reifengummi rapide altern. Mal mehr, mal weniger. Deswegen ist ja Ruß drin. Deswegen sind die überhaupt nur schwarz. Ja, das ist so eine Art Sonnenschutz, wenn man so will. Das heißt, wenn ich Weißwandreifen habe, halten die länger. Ich muss sie nur ständig sauber machen. Nee, die Weißwandreifen, die altern schneller. Nicht? Scheiße. Ja, aber das ist eben so ein Aspekt. Nicht? Und da gibt's auch sehr große Unterschiede. Es gibt Reifen, die altern sehr, sehr schnell. Haben dafür andere Vorteile, die sind dann, haben super Grip oder, also Wettbewerbsreifen zum Beispiel, die haben ja sowieso bloß eine Lebensdauer von 30 Runden und dann sind die durch, nicht? Aber die würden, wenn man sie jetzt im täglichen Betrieb fahren würde, ganz schnell altern, rissig werden, Risse im Profilgrund kriegen. Und da gibt es Reifen, und zwar kann man jetzt nicht sagen, welcher Hersteller das ist. Es gibt immer mal wieder eine Reifengeneration, da ist dann nach 3 Jahren, wenn man auf den Reifen raufguckt, sieht man, oh, die haben ja schon totale Risse im Profilgrund. was an der Gummimischung liegt, ja, oder vielleicht auch, wenn einer eben zu oft mit zu wenig Luftdruck fährt. Deswegen gibt es ja dieses RDKS, dieses Reifendruckkontrollsystem. Du sollst eben nicht mit zu geringem Luftdruck fahren, damit du deine Reifen nicht überlastest, also sowohl konstruktiv als auch von der Kraftaufnahme her. Denn wenn die erstmal rissig werden, ist es zunächst mal noch kein Problem. Aber in diese Risse sickert langsam Wasser ein. Ja? Dann kriegst du Frost. Dann kriegst du keinen Frost, du kriegst aber Korrosion an der Karkasse, die aus Stahlgürtel. Ah, da waren wir wieder. Jo. Und dann, und dieser Rost, diese Oxidation sprengt dann quasi auch den Gummi ab von der Karkasse und dann lösen sich auch wieder die Karkassen aus dem Reifenschaden. Gibt einen Knall und die Kiste fliegt ja von der Straße. Also das sind, Reifen sind zwar alle rund und schwarz und eigentlich ziemlich langweilig, aber die sind ein wesentliches Konstruktionselement des Autos und man sollte mal zwei oder drei Gedanken außerhalb des Preises daran verschwenden. Zumal ja der Preisunterschied zwischen einem Billigreifen und einem guten Reifen im Verhältnis ein Witz. Verhältnis zum ja, wenn, da Fahrzeugpreis reicht, ist da das reicht nichts, ja, ein Reifenschaden, ein einziger Reifenschaden, der durch qualitativ minderwertige Reifen entsteht. Du hast Abschleppkosten, du hast Zeitverlust, du musst einen neuen Reifen kaufen an einer Stelle, wo es keine Billigreifen gibt. Ja. Ja, dann erzählen sie dir wieder sonst was. Nein, dann müssen sie aber vier neue Reifen kaufen. Vielleicht gibt's den Reifen dann schon gar nicht mehr, weil das viel zu schnell geht mit der Evolution. Muss ich immer vier neue Reifen? Oder muss ich vier die gleichen Reifen rundherum haben? Man ist auch wieder nicht so einfach zu beantworten. Der Gesetzgeber verlangt nur Reifen der gleichen Bauart. Ja? Ach du Scheiße. Also du kannst nicht Diagonalreifen mit Gürtelreifen kombinieren. Was ist der Unterschied? Die Karkassenbauart. Okay. Diagonalreifen gibt es zwar noch für Oldtimer, aber also all das, was. Das heißt, ich kann aber auch an jedem der vier Räder ein unterschiedliches Profil haben. Hauptsache, es sind immer 155er irgendwas. Irgendwas, genau. Okay. Das könntest du haben. Es müssen eben nur, die Bezeichnung muss eben nur einstimmen. 155 R13 oder keine Ahnung. Ja. Was aber nicht erstrebenswert ist. Ja, denn jeder Reifen oder jedes Profil hat leicht andere. Klar. Eigenschaften, ja. Spurhaltung, Lenkwinkel etc. Das heißt, ich will wenigstens an den Vorderrädern gleiche Reifen und an den Hinterrädern gleiche. Also wenn man da mixt, sollte man auf jeden Fall achsweise die gleichen Reifen haben. Ja, das sollte man tun. Ich meine, ich habe jetzt in meiner inzwischen ja sehr langjährigen Karriere da schon alles Mögliche zusammengemixt. Ja? Du darfst zum Beispiel auch Winterreifen mit Sommerreifen kombinieren. Ja. Die sogenannte Mischbereifung, der ist mehrfach belegt, der Begriff Mischbereifung. Ja, also darf man tun. Ja, es ist nicht empfehlenswert und bringt dir im Winter ja auch nichts, wenn du jetzt einen Winterreifen oder zwei Winterreifen und zwei Sommerreifen hast. Früher hieß es immer, ach, ich mache mir nur an der Antriebsachse hinten, mache ich mir Winterreifen rauf, damit komme ich gut aus meinem Eisloch raus. vielleicht auch nicht, aber bremsen kann man trotzdem nicht, weil man ja vorne bremst. Nicht? Also alles Murks, nicht? Dann gibt's immer noch die alte Mär von die besseren Reifen gehören an die Hinterachse, weil die gibt ja die Längsstabilität. Ja. Was stimmt? Aber was keiner merkt. Merkt man heute vielleicht kaum noch, weil es ja ESP und ABS gibt. Nicht? Also all was da an Längskräften übertragen wird, wird im Zweifel überkompensiert von den elektronischen Fahrerassistenzsystemen. Das ist, vor allen Dingen, was ist der bessere Reifen? Ja, die Frage, wo mehr Profil drauf ist. Dann kommen wir wieder zur China-Todesrille. Ja. Glasharte Reifenmischung, ja, mit 8 mm Profil und vorne ist der mit dem Grip. Könnte unter Umständen, je nach Fahrwerksauslegung, auch umgekehrt besser sein. Nicht? Also da, wenn man da Fahrwerksingenieure fragt, die sagen, ja, es kommt ganz drauf an. Ist wie Anwälte nach Meinung zu fragen. Genau. Was ist denn mit Textilkarkassen? Ist das die bessere Variante? Weil die kann nicht korrodieren. Genau, das sind, also früher gab es Stahlgürtelreifen und Textilgürtelreifen, das waren immer Nylonfäden, ja, also irgendein PVC-Gewebe, was seinerzeit auch okay war, aber natürlich können Stahlkarkassen, aus Stahlfäden, viel größere Kräfte aufnehmen. Mhm. Ja, die sind einfach steifer, was natürlich unter Umständen Komforteinbußen betrifft, aber bei sehr leistungsfähigen Autos ist man natürlich dann auch in der Kurve gut beraten, wenn man eine steife Karkasse hat, weil da gibt es eben keine Walkbewegung, die den Wagen undifferenziert durch die Kurve fahren lässt. Also jemand, der darauf Wert legt, dass er eine saubere Linie fahren kann, das findet im normalen Straßenverkehr selten statt. Aber es ist ja immer gut, wenn man so ein kleines Sicherheitspolster hat. Ja. Also ich persönlich würde immer einen Stahlgürtelreifen nehmen. Aber die Wahl gibt es eigentlich nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch Nylon-Unterbau gibt. Und wie kaufe ich jetzt meinen Reifen? Ich gehe zum Reifen. Was sage ich denn jetzt dem Reifenhändler? Naja, es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Du brauchst ja die Dimension, ja. Und dann 145. Dann kannst du dir vom Reifenhändler was empfehlen lassen. Ja. Es gibt ja auch Reifenhändler, die nehmen nicht das, was sie zu, weiß nicht, Tausenden im Regal haben, sondern sagen, ah, das ist ja ein vierradgetriebenes Auto, okay, nee, dann nehmen Sie mal den Reifen, nicht? Oder nehmen Sie mal ruhig die und die Marke. Aber woher weiß ich, dass der mir nicht einfach das teuerste verkauft? Ja, das kann man nicht wissen, nicht? Du kannst dich ja parallel informieren und kannst ja ein paar Reifentests lesen. Ja. Nicht? Die großen Autoclubs machen ja immer einmal Sommerreifen, einmal Winterreifentests, ja. Oder hier Autobild oder Automotor und Sport machen die auch schon. Und inzwischen ist die Öffentlichkeit auch so sensibel, dass man davon ausgehen kann, dass da jetzt nicht die Industrie, die da vollkippt mit Gratisreifen, die sie dann besonders gut testen können. Das mag früher mal so gewesen sein, aber ich glaube heute nicht mehr, weil die öffentliche Empörung bei echten Ausfällen in der Richtung, die ist einfach zu groß. Es gibt aber einen Bereich, das habe ich mal auf einer Party, da traf ich die so eine Reifenentwicklerin, eine Italienerin, die arbeitete für Pirelli, ja. Habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und da kam ja irgendwie auch auf Ersatzbereifung zu sprechen und die sagt damals, ja, das ist, da gibt's auch Unterschiede, wenn man jetzt sagt, ich nehme jetzt den Pirelli, weiß ich nicht, wie die jetzt heißen, Cinturato, der mit der und der Dimension hat, der ist eben für BMW 5er vorgeschrieben, ja, zum Beispiel, war jetzt das Beispiel. Ja. Wenn du da jetzt zum Reifenhändler gehst und genau diesen Reifen bestellst, die Dimension und die Markenbezeichnung, das ist ein ganz anderer Reifen als der am Band verbaut wird. Ach, naja, sagt ihr, also dann macht BMW, macht eben seine Fahrwerkstests und sagt, okay, wir nehmen den Reifen mit der und der Mischung und dem Profil. Ja. Und den bestellen die dann und der wird dann direkt ans Band geliefert und dann werden die Autos damit, die da zu Hunderttausenden gebaut werden, werden eben mit genau diesem Reifen ausgeliefert und genau diesen Reifen kann man auch bei BMW als Ersatzteil bestellen. Ja. Mit einer BMW-Ersatzteilnummer. Der ist natürlich, weiß ich nicht, doppelt so teuer wie beim Reifenhändler, der den Straßenpreis bezahlen muss. Und wenn man da jetzt hingeht und sagt, ach, ich kaufe nicht das teure BMW-Ersatzteil, sondern ich nehme den Cinturato, der da oben im Regal liegt, dann kann man den kaufen. Der heißt auch so, den darf man auch aufziehen, aber der hat ein ganz anderes Feeling. Merkt man sofort beim Fahren. Was ist das denn? Ja, die andere Reifenmischung, ja, ist dann. Ja, aber, ja, aber so ist das, nicht? Und das kann man erkennen an dem Farbcode, wenn du so einen neuen Reifen hast, der hat ja im Profilgrund rot, weiß, blau oder grün, blau. Ja. Wenn der genau den gleichen Code hat wie der neue Reifen an deinem Auto. Ja, aber dann muss ich auch beim alten Reifen erstmal geguckt haben, beziehungsweise abfotografiert haben. Naja, das weiß ja keiner. Aber gerade bei Autos, die also. Das ist doch Verarsche. Das ist nicht Verarsche, das ist Industriepolitik. Ja. Das ist ein Synonym. Und wie kaufst du denn eigentlich Reifen? Wenn online. Also ich suche mir was aus, also recherchiere so ein bisschen und nehme dann eben einen Reifen, der mir persönlich gut gefällt, den ich möglicherweise mal ausprobiert habe auf einem anderen Auto. Und dann muss das arme Schwein von DHL 4 Reifen hoch. Naja, aber das ist nicht, das ist ja nicht so schlimm. Also die sind ja nicht leere Reifen, sind ja nicht schwer. Nicht? Und das klappt eigentlich super gut. Also, ziehst du die selber auf oder gehst du damit dann zur Werkstatt? Also ich könnte sie selber aufziehen, ich habe aber so eine Maschine nicht, weil es einfach zu selten. Ne? Ja. Ich meine, wie oft ziehe ich Reifen auf? Und ich gebe es dann, also entweder du kannst ja die Online-Plattform, die Reifen verkauft, die haben ja dann auch mal Vertragsunternehmen. Okay, das heißt, du gehst nicht irgendwo hin und einer ist sauer, weil du die Reifen nicht bei ihm gekauft hast. Nee, aber das ist... Und der macht dir dafür dann Stickstoff rein. Oder so. Die verdienen natürlich an der Reifenmontage schon gutes Geld. Ja. Das ist ja der Hauptverdienst der Reifendienste. Okay. Ja, denn die verkaufen selbstverständlich auch Reifen, aber die müssen sich ja auch an den Online-Preisen orientieren. Die liegen natürlich ein bisschen höher, also jetzt nicht riesengroß höher. Und wenn jetzt so ein Reifendienst seinem Namen gerecht wird, also sich tatsächlich dem Vulkaniseurhandwerk noch verschrieben fühlt, der macht ja nicht nur die stumpfe Montage, sondern der macht ja auch Reifenreparaturen. Ja, man kann ja so einen Reifen, wenn die auf der Lauffläche eine Schraube oder einen Nagel drin haben, kann man den ja auch reparieren. Das ist fachlich okay. Bei UHT oder UHP-Reifen, Ultra High Performance, darf man es dann wohl nicht. Mhm. Also ab einer bestimmten Geschwindigkeitskategorie erlauben die Hersteller das nicht mehr, was auch okay ist. Und sie geben ja auch eine Beratungsleistung. Nicht? Was ich dir jetzt hier erzähle, muss ja ein gut informierter Reifenhändler auch wissen und können. Ja. Und der muss sich ja auch über die Produkte, die neu sind, informieren. Also was haben die Hersteller sich dabei gedacht? Das Freundlichste, was ich machen kann, ist, ich informiere mich im Internet darüber, welchen Reifen ich haben will und kaufe den dann aber trotzdem bei dem Reifenhändler. Naja, weil wenn der dir einen Mehrwert bietet, nicht, also eine Beratung gibt und sagt, pass mal auf, was fahren Sie denn? Ach, dann nehmen Sie doch mal. Sehen Sie, ich habe hier was ganz neu reingekriegt. Also muss natürlich stimmen. Ja. Nicht, wenn der jetzt eben nur da irgendwie seine Kontingente abverkauft, dann kannst du auch gleich würfeln. Aber es gibt in der Tat Unterschiede. Ja, es gibt gute Reifen, es gibt bessere Reifen. Punkt. Andreas Kessler, vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.